Zu Ehren des 8. Kongresses des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas gab es am 9. Dezember im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang einen Auftritt der Preisgewinner beim Nationalen Kunstfestival der Werktätigen der Landwirtschaft unter dem Motto »Ewig unter Führung von Marshall«. Die Teilnehmer des Kongresses wohnten dem Auftritt bei.